Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Morgen inshallah 19 Uhr fangen wir mit dem Unterricht an. Die Brüder und Schwestern im Internet, vielleicht bleibe ich mit euch nach dem Gebet so halbe Stunde, ein paar Fragen beantworten. Nicht viel. Ja, ich sehe 7000 Fragen wie immer. Ich meine, 63 Leute, wenn jeder eine Frage stellt, dann haben, oder wenn 20% davon Frage stellen, das sind 10 Fragen schon. 10 Fragen mal 3 Minuten, dann haben wir 30 Minuten, ist gut. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Jetzt erstmal Gebet. Adhan, wala adhantu. روح أذن أبو كوثر أذن